Zunächst verkennt es, dass in einer freien Marktwirtschaft die Unternehmen für die Arbeitskraft ebenso im Wettbewerb attraktiv sein müssen, wie das umgekehrt für den Arbeitnehmer gilt, der attraktiv für den Arbeitgeber sein muss. Es ist also ein wechselseitiges Konkurrenz- und Wettbewerbsverhältnis, bei dem der Arbeitnehmer die Wahl zwischen unterschiedlichen Arbeitsangeboten hat. Der Mensch kann sich also aussuchen, wo er arbeitet. Und er wird sich eine Arbeit suchen, die ihn befriedigt. Das ist das Wesen der freien Berufswahl. Historisch betrachtet ist es nachvollziehbar, dass der im 19. Jahrhundert den technischen Fortschritt der Produktion mitbestimmende Taylorismus, also die Zerlegung der Arbeit in kleinste Schritte und ihre individuelle Optimierung und Verfeinerung, eine Distanz schuf zwischen dem einzelnen Arbeitnehmer und dem Produkt, das er herstellte. Am Fließband der Automobilindustrie ist das bis heute so. Der einzelne Arbeiter addiert nur ein winziges Teil, einen scheinbar unbedeutenden Schritt zum fertigen Produkt. Allerdings gibt es dabei keinen unbedeutenden Schritt, denn jeder Einzelne ist für die Fertigstellung des Gesamtproduktes unabdingbar. Dennoch werden Sie feststellen, dass zum Beispiel ein Arbeiter in der Produktion bei Porsche sich sehr wohl mit dem Produkt identifizieren kann und wird, das er herstellt. Marx verwechselt im Grunde genommen das Prinzip der Arbeitsteilung mit der Marktwirtschaft. Es ist zwar so, dass die Marktwirtschaft die Arbeitsteilung quasi erfunden hat und vorantreibt, weil sie die Voraussetzung für Effizienz, Produktivitätsfortschritt und damit auch Wohlstand ist, die beiden Begriffe sind aber nicht identisch. Natürlich setzt auch der Sozialismus auf Arbeitsteilung, denn sogar die Marxisten haben erkannt, dass ohne das vom Kapitalismus entfesselte produktive Potenzial das versprochene kommunistische Paradies auf Erden von vornherein als das entlarvt wird, was es in Wahrheit auch ist, ein leeres Versprechen. Der Unterschied ist allerdings, dass die freie Berufswahl im Sozialismus nicht existiert, weil die Kommandowirtschaft jeden dahin stellt, wo die selbsternannte Führung aller Werktätigen das für richtig hält. Die Entfremdung zwischen dem Menschen und seiner Arbeit findet also nicht in der Marktwirtschaft, sondern im Sozialismus statt, wo der Mensch sich seine Arbeit nicht mehr aussucht und sich auch schon deshalb nicht mit dem von ihm hergestellten Produkt identifizieren kann, weil es in aller Regel minderwertig und am Bedarf der Menschen vorbei produziert worden ist. Mit dem durch die Marktwirtschaft entfesselten technischen Fortschritt, der Erfindung von Biotechnologie und Digitalisierung sind zudem die zuvor in kleinste Scheiben geschnittenen Schritte der Produktion fast ausnahmslos vollautomatisiert worden. Die Wertschöpfung der Tätigkeit Einzelner besteht nunmehr über Software, Konzeption, Produktdesign, Services und Kreativität in nie gekanntem Ausmaß in der Integration dieser Produktionsschritte. Nie dürfte es leichter gewesen sein, sich eine Tätigkeit zu suchen, bei der man sich mit dem Produkt identifizieren kann, als heute, vorausgesetzt, man verfügt über Bildung und Erziehung. Bildung ist wichtiger denn je. Aber da die Gesellschaft durch Arbeitsteilung eigentlich wohlhabender ist als je zuvor in der Geschichte, sollten wir uns das doch leisten können. Das Problem dabei? Bildung ist weitgehend staatlich monopolisiert und hält daher in Qualität und Fortschritt nicht mit dem Tempo der übrigen Welt mit. In einer Welt des globalen Wettbewerbs degeneriert die Bildung zur Nische für die langsamen Denker. Wer sich einmal eine Fridays for Future Schulschwänzparty mit Lehrerbegleitung angesehen hat, der weiß, was gemeint ist.